Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute alles laue, halbe hass ich. Eine lange Nacht über das politische Lied. Eine Sendung von Michael Kleff. Alles laue, halbe hass ich, heißt es auch in der dritten und letzten Stunde der langen Nacht des politischen Liedes. Dresden im vergangenen November. Johanna Zoll beim Soundcheck für das Liederfest der Liederbestenliste, einer monatlichen Jury-Hitparade für das deutschsprachige Lied. Mit ihrem Stück »Ich will was Neues« sprach die Musikerin nicht nur einen eigenen Wunsch aus, sondern auch den der Jury. Einen neuen Klang, einen neuen Typus Liedermacherin wünscht sich das Gremium. Nicht anstatt, aber doch ergänzend zu den eingeführten Lied-, Song- und Chanson-Heroen der dezenten Art. Und verlieh Zoll den Förderpreis 2009. Johanna Zoll kommt aus einem musikalischen Elternhaus. Ihr Vater ist der Liedermacher Thomas Felder, der gerade sein 40-jähriges Bühnenjubiläum beging. Johanna wollte erst Schauspielerin oder Clown werden. Dann begegneten ihr die Beatles und Nirvana. Deutsche Liedermacher-Tradition, die ist für sie verstaubt. Damit habe ich wenig zu tun, außer dass mein Vater da irgendwie abstammt. Und der war ja schon einer der Jüngeren. Ich kenne fast nichts. Ich kenne über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Wie gesagt, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, Musik zu machen, gab es wenig auf dem deutschen Markt, nur so Altrocker. Da habe ich noch keinen Zugang zu gehabt, weil ich wollte ja was jung ist und frisch. Und das, was es neu und deutsch gab, hat mich nicht überzeugt und das Alte eben auch nicht. Das habe ich mir dann auch gar nicht angehört. Ich war sehr stur früher. Und dann kam irgendwann diese neue deutsche Welle mit Wir sind Helden, Mia und so weiter. Und da war ich ja dann eigentlich schon mit dabei. Also da war ich dann auch schon aktiv und jetzt komme ich sozusagen nach. Nun gibt es ja gerade in der Liedermacher-Szene auch diese sogenannte, einige nennen sich Anti-Folk-Bewegung, dann gibt es die Liedermaching-Szene. In welcher Verbindung stehst du da? Also jetzt zum Beispiel mehr als auf die Liedermaching-Szene stehe ich mehr auf die Poetry-Slam-Szene, weil das sehr, sehr anspruchsvolle Texte sind, die eigentlich, finde ich, auch oft besser sind als das, was man da im Liedermaching-Bereich hört. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich könnte Namen nennen, auch bei den Älteren. Also Christoph Stellin zum Beispiel ist so einer von den Alten, den ich trotzdem sehr, sehr respektiere. Und außerdem stehe ich auf Rhythmus. Und das haben zum Beispiel die Poetry Slammer auch. Die müssen Rhythmus reinbringen, damit sie interessant bleiben, weil die müssen halt innerhalb von 3 Minuten die Leute überzeugen. Und nicht, da reicht es nicht, einen Text vorzutragen, sondern die müssen da auch, oft nehmen sie, wenn sie gut sind, ihren Körper mit rein. Das ist mir wichtig. Das fehlt mir oft bei den Liedermachern, in Anführungszeichen Liedermachern, dass sie halt steif mit ihrer Gitarre dastehen und sozusagen ein Gedicht aufsagen. Ich habe da Respekt für und wenn der Text geil ist, dann finde ich das super, aber ich selbst brauche Körpereinsatz. Welche Rolle kann, welche Rolle soll ein Musiker in der Gesellschaft spielen? Gibt es eine Rolle, die du siehst? Ich finde, man sollte schon so als Liedermacher irgendwie auch ein Spiegel der Zeit und der Welt sein. Und wie gesagt, halt ins Herz treffen, das sollte man schon anstreben. Also ich finde auch in die Beine. Als was würdest du dich selber bezeichnen? Als Künstlerin, als Musikerin, als Liedermacherin? Gibt es irgendetwas, wie du dich einordnen würdest? Also ich bin immer am Entdecken, weil ich schreibe noch nicht so lange Deutsch. Ich schreibe ja erst seit 2003 deutsche Lieder. Und ich schreibe aber schon viel, viel länger überhaupt Lieder. Und habe vorher immer nur auf Kauderwelsch, Englisch irgendwas gesungen und so. Das heißt, ich bin relativ neu in der deutschen Sprache und bin da die ganze Zeit am Entdecken. Und auch politisch war ich früher überhaupt nicht interessiert. Ich lese erst seit 2 Jahren Zeitung. Davor habe ich einfach keine Zeitung gelesen. Ich habe auch kein Radio gehört und auch kein Fernsehen geguckt, sondern ich habe alles so indirekt wahrgenommen. Oder halt intuitiv. Und da bin ich jetzt schon bewusster bei der Sache und ja, mal gucken. Ich bin Heinz Ratz, Sänger und Bassist von Strom und Wasser, und das politische Lied ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weil ich denke, dass mit einem bestimmten Talent man auch für all die sprechen sollte, die nicht in der Lage sind zu sprechen, für all diejenigen, die man gerne vergisst, die am Rande stehen und die gar nicht die Möglichkeit haben, dass ihnen überhaupt irgendjemand zuhören möchte. Und es ist eine Form von Menschenliebe, die ich sehr gerne ausübe und wo ich froh bin, dass ich das einigermaßen machen kann. Es war im Dämmerschein, an einem Tag voll Schnee. Die Welt schlief friedlich ein, mir tat die Seele weh. Was ist denn los, sprach ich sie, aber schwieg verstimmt. Ich nahm es hin, wie man so Dinge hinhalt nimmt. Der runde Mond ging auf, er hatte Schädelschmerz in ödem Dauerlauf. Schob er sich sternenwärts, ich war allein, die Stadt hatte sich abgewandt. Wie eine Frau, die mich nicht wirklich zärtlich fand. Ich tat, was ich in solchen Fällen immer tu. Ich schloss mein Herz mit tausend Regeln zu. Dann aber sah ich plötzlich hell ein Fensterlicht, und in dem Fenster steht ein alter Mann und spricht: Bist du ein Sänger oder ein Poet, mein Sohn? Ich sage ja, er sagt: Was kann das Singen schon in einer Welt bewirken, die so grau und glatt geschliffen ist und keine feine Ohren hat? Hinzu das Lied vom Lied in einer neuen Zeit. Ich sage nein, er sagt: Hör, wenn die S-Bahn schreit, Metall, Metall zerschneidet oder Stein zerschlägt. Es gibt ein Lied, das uns durch diese Zeit bewegt. Es ist das Lied vom Lied in einer neuen Zeit. Was auch geschieht, man sieht nur die Geschwindigkeit. Die Melodie aus Stahl, der Rhythmus aus Granit. Wie hartes Wort für Wort in die Gehirne tritt. Vorbei das Lied des Lebens, als eins leise war. Weil es leise war, war seine Botschaft klar. Das Lied von heute wird aus lauter Lärm gebaut. Geräusche, die man quer durch Herzen haut. Früh bis zum Morgengrauen habe ich getanzt, gelacht und jungen Ehefrauen verschämt den Hof gemacht. Die eine sprach mit mir, die andere floh entsetzt. Ich dachte nach bei Bier und Wein, was kommt denn jetzt? Meinem Herzen lauert eine Traurigkeit, die sitzt er fest und dauert und zerkaut die Zeit. Ich bin in Licht ertränkt und ganz und Augenblick. Meine Seele lenkt mich zu dem Mann zurück. Er hat schon recht, das Lied, es wurde viel zu laut. Das Lied des Lebens hat uns längst zu Lärm verdaut. Es bläht die Lüste auf, es macht die Zeit so schmal. In ödem Dauerlaufe, Stapel, Zahl auf Zahl. Wie auch der Krach noch kracht, wie auch der Schrei noch schreit. wird doch stumpf gemacht von dem Gewicht der Zeit. Am Ende hält man still und lächelt hier und hier. Und was man sagen will, das spült man weg mit Bier. Der eine denkt, das sei, der andere wünscht, er wär. Ist es einerlei und der da kann nicht mehr. Und über alles hin zerstampft uns groß und breit die harte Hymne einer lieblos grauen Zeit. Weil das Lied des Lebens, das als leise war, weil es leise war, war seine Botschaft klar. Das Lied von heute wird aus lauter Lärm gebaut. Geräusche, die man quer durch Herzen haut. Weil er leise war und weil es leise war, war seine Botschaft klar. Das Lied von heute wird aus lauter Lärm gebaut. Geräusche, die man quer durch Herzen haut. Fast ohne Ausnahme schreibt Johanna Zoll ihre Lieder aus der Ich-Perspektive. Ganz anders da Heinz Ratz, der mit seiner Band Strom und Wasser 2007 den Förderpreis der Liederbestenliste bekam. 1968 in Bonn geboren, führte Ratz ein familiär bedingtes Vagabundenleben. Seine Wege führten ihn nach Peru, Saragossa und Saudi-Arabien, dazwischen Ruhrgebiet und Troisdorf, La Chaux-de-Fonds in der Schweiz, Schwarzwald, von dort nach Argentinien, dann wieder Bonn, in schottische Glasgow, Heidelberg, Karlsruhe und so weiter, um nur einige der knapp 50 Stationen zu nennen. Im Moment lebt er in Kiel. Seine Weltreisen fanden nicht immer auf der Sonnenseite statt. So lebte Ratz in Buenos Aires in einem Heim für Straßenkinder, war ein Jahr obdachlos und mehrfach auf der Flucht, zum Beispiel um dem Wehrdienst zu entgehen. Vermutlich hat das mit dazu beigetragen, unruhevolle Texte über die Tragik der menschlichen Existenz zu verfassen. Die werden voller Humor, Improvisationsfreude und politischer Brisanz präsentiert. Wobei die Musiker munter von Walzer zu Punk, von Tango zur Polka wechseln und das Publikum einem unterhaltsamen Wechselbad aus Lachen und Betroffenheit, Tanzlaune und Poesie aussetzen. Für Heinz Ratz gehören Unterhaltung und Aussage zusammen. Also bei mir ergibt sich das ganz natürlich, weil ich eigentlich ein ziemlich lustiger Vogel bin. So. Sobald ich auf der Bühne bin, macht mir das solche Freude, dass bei mir also der Spaßfaktor sofort da ist. Auf der anderen Seite hilft mir das natürlich auch, die zum Teil sehr, sehr ernsten Themen, die wir besingen und besprechen, dann so rüberzubringen, dass die Menschen nicht erdrückt werden, sondern dass sie immer wieder dieses Angebot wahrnehmen können, aber eben auch das Angebot wieder in so eine gewisse Leichtigkeit herauszugehen. Insofern gibt es bei uns immer sehr stark diese beiden Ebenen. Meistens sind die Ansagen lustig und führen dann aber eben zu manchmal auch erschreckenden Liedern. So bin ich, habe ich das Gefühl, sehr nah am Leben, weil das Leben ja auch so ist. Im einen Moment gibt es hier Streicheleinheiten, im nächsten Ohrfeigen. Zwei Dinge. Ne? Einmal, dass ich einfach die Welt, wie sie eingerichtet ist, zwar im Großen und Ganzen wirklich lebenswert und toll finde, aber ich habe auch ein gutes Auge eigentlich für Unrecht. So. Also ich sehe viele Dinge, die mir eben nicht passen, wo ich denke, das ist nicht so gut. Da leben Leute, die Macht haben, auf Kosten von Menschen, die keine Macht haben, sich zu wehren. Dann gibt es aber auch noch dieser zweite Punkt, dass ich denke, wenn man eine gewisse Begabung hat, Menschen zu erreichen, egal wie, ob man jetzt Literatur macht oder Musik oder irgendetwas anders, dann wächst damit auch eine Verantwortung. Das heißt, man kann tatsächlich was tun. Also man kann Gedanken, die die Menschen vielleicht nicht haben, ansprechen und Diskussionen erreichen. Und so kam ich einfach auf die Sache, dass es für mich unbefriedigend war, immer nur Applaus für tolle Konzerte zu bekommen, aber nichts zu tun auf der Welt. Richtig, konkret für die Menschen. Und so kam ich auf den Lauf gegen die Kälte, weil das eine Möglichkeit ist, für mich eine gewisse Öffentlichkeit zu erreichen und tatsächlich auch mal etwas, was man anfassen kann. In dem Fall ist es Geld für die Leute, die keins haben, irgendwie einzusingen und damit dem einen oder anderen hoffentlich zu helfen. Hört ihr den Ruf aus den dreckigen Nächsten auf die schlafende Armut, auf die Armut? Kraft. 2008 lief Hans Ratz durch ganz Deutschland, von Kiel über Dortmund nach München. Jeden Abend trat er zugunsten von Obdachlosen auf. Bei den Konzerten konnte er viele prominente Gäste begrüßen, von Barbara Thalheim über Danitschuk und Stoppock bis zu Manfred Maurenbrecher und Konstantin Wecker. Im vergangenen Sommer schwamm der Musiker knapp 1000 Kilometer durch deutsche Flüsse und machte auf das große Artensterben aufmerksam. 2011 will er seinen moralisch-politischen Triathlon mit einer Radtour durch Deutschland abschließen. Dann soll es um eine gerechtere Asylpolitik gehen, um ein Miteinander von Kulturen und Religionen in einer Zeit, wo man sich national wieder abzugrenzen versucht. Es ist tatsächlich so, dass erstmal mit großem Staunen und Skepsis reagiert wird. Also ich bin immer sehr nah im Reich der Verrückten schon angesiedelt, damit dass viele Leute da so eine komische Sozialromantik drin sehen und natürlich auch immer die Gefahr da ist, dass man so als Gutmensch abgestempelt wird, ne? Der sich selbst so wichtig tut dadurch, dass er sich so als neuer Jesus Christus etablieren möchte. Aber es ist schon gut. Ich merke halt, dass ich vielen doch aus dem Herzen spreche, dass so eine Schüchternheit da ist, dass man sagt, man macht was. Ich kriege Briefe von jetzt einem Investmentbanker, der irgendwie nach 25 Jahren nachgedacht hat, er tut gar nichts und jetzt seinen Job gelassen hat und mich fragt, wie er sich vielleicht für die Natur einsetzen kann. Und es verführt doch den einen oder anderen mitzumachen. Und ich denke, das ist für mich eine sehr befriedigende Art, eine zweite Ebene zu schaffen zu dem reinen Singen und Künstlertum. Wie waren denn die Reaktionen publikumsmäßig, also einerseits, und bei den Künstlern, die mitgemacht haben oder nicht mitgemacht haben? Also die Künstler, die nicht mitgemacht haben, das waren fast immer die ganz großen Namen. So mit Ausnahme von Konstantin Wecker, der ja auch bekannt dafür ist, dass er sich egal wie auch gerne einmischt. So. Ich schätze mal, weil sie halt auch manchmal einfach die Reibung mit dem natürlichen Leben verloren haben. Wenn man ständig auf Tour ist und von einem Fünf-Sterne-Hotel zum nächsten geht, dann fehlt einem plötzlich die Not so von einfachen Leuten oder das, was unten passiert, zu sehen. Man wird natürlich bejubelt von vielen und denkt, alles, was ich mache, ist wichtig und gut. So, ne? Und da sieht man nicht unbedingt die Notwendigkeit, mit so einem kleinen, verrückten Kollegen ins Wasser zu steigen oder sonst was. Ne? So. Aber es war doch so, dass erstaunlich viele das sehr wichtig fanden und dass viele Künstler auch große Fahrstrecken ohne Honorar mitgemacht haben, um einfach so mir ihre Stimme zu leihen. Die Publikumsreaktion war wie immer bei solchen Sachen abhängig von der Medienberichterstattung oft und schwankte zwischen 7 Zuschauern in Tübingen und ich glaube 700 oder sowas waren es in Dresden, wovon 200 gar nicht mehr reinpassten in die Halle. Und das war eigentlich auch unabhängig vom Bekanntheitsgrad der Künstler, die mit aufgetreten sind. Das hing eigentlich mit dem politischen Bewusstsein der Leute vor Ort zusammen, also wie sehr sie auch wach sind und bereit sind für andere oder irgendwas zu machen. Um euch besser zu fühlen, Bettler, Avantgarde-Bettler. Frankenbettler, Schweizer Frankenbettler. Wir sind laute Bettler und beklaute Bettler. Wir besitzen nur das, was wir am Körper tragen, Bettler. Eine Handvoll Bettler, wir sind Rock'n'Roll-Bettler. Wir sind außen vor Bettler und innen drin Bettler. Und wir schlafen auf der Straße, egal bei welchem Wetter. Wir sind froh, dass wir kein Geld haben, denn sonst wären wir bankrott, Bettler. Teilzeitbettler. Oh, Avantgarde-Bettler. Referit- und Gummischuh-Bettler. Oh, Avantgarde-Bettler. Überlebensbettler. Avantgarde-Bettler. Rock'n'Roll-Bettler. Schlappen auf der Straße, egal bei welchem Wetter. Avantgarde-Bettler. Bernadette Lahengst. Am Theater Freiburg führte sie im vergangenen Jahr eine Bettleroper auf. Im Chor Menschen von der Straße, Armutsexperten sozusagen mit Bettel- und Obdachlosenerfahrung. Diese Avantgarde-Bettler zeigten dem Publikum, was sie in der Zukunft nach dem sozialen Abstieg erwartet. In den 90er Jahren war Bernadette Lahengst die Frontfrau der Mädchengang Die Braut haut ins Auge. Seit der Jahrhundertwende ist die Agitationschanteuse, wie sie sich selber nennt, solo unterwegs. In ihrer Krautrock-, Funk-, Soul-, Dub-, Dancefloor-, Beat-, Elektronik-Mischung verbindet Lahengst Pop und Politik, Gesellschaftliches und Privates. Unter anderem mit Kutlu Yurtseven von der Kölner Microphone-Mafia diskutierte sie im vergangenen Februar beim Festival Musik und Politik in Berlin unter der Überschrift »Krise des Kapitalismus«, schlecht für das soziale Klima, aber gut für das politische Lied, unter anderem über die Frage, welche Rolle Politik für die Künstleridentität hat. Der Grund, warum wir mit Rap angefangen haben, war also eine Identitätskrise für uns damals, weil wir nicht wussten, wo wir hingehören, in die türkische oder in die deutsche Gesellschaft. Und uns auch immer von oben herab immer erzählt worden ist, was wir sind und wer wir sind. Und Rap war dann für uns eine Insel, wo egal von Kultureinfluss oder von Elterneinfluss oder Gesellschaftseinfluss, wir uns entfalten konnten. Darum war es für uns politisch und wir wollten unseren Eltern, aber auch der deutschen Gesellschaft zeigen, wir gehören hier hin, wir sind da und lebt mit uns. Also du hast ja vorhin beschrieben, das war eine Identitätskrise, warum ihr angefangen habt zu rappen. Bei mir ist es vielleicht gewesen, dass es gab schon in den 80ern extrem wenig Musikerinnen und in den 90ern auch noch und leider in den Nullerjahren immer noch. Mhm. Also das heißt, ich habe mich da in eine Männerdomäne vorgewagt, die nicht für mich vorgesehen war. Das war halt schon immer wieder ein Kampf, eine Art von Selbstermächtigung. Das war so einer der Antriebe, warum ich angefangen habe, Musik zu machen. Dann sind aber noch viele andere Gründe dazugekommen. Also ich bin sehr vielfältig, ich mache Popmusik, aber ich versuche mich auch mit politischen Diskursen auseinanderzusetzen, mit der gesamten Geschichte, die mit einfließen zu lassen in meine Musik. Feminismus, Popkultur, Philosophie, Tagespolitik, das fließt da alles mit rein. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Und ich möchte auch diese Widersprüche stehen lassen, sowohl im Stil als auch in der politischen Artikulation oder sowas. Was mich interessieren würde, auch das ist ein großer Unterschied zu vergangenen Zeiten. Man hat mit dem politischen Liedermacher halt meistens jemanden verbunden, der mit einem Instrument auf der Bühne steht, meistens die Gitarre und dann einen Text vorträgt. Und das hat sich ja in den letzten Jahren sehr verändert, auch vom Genre her, wo politische Inhalte aufgegriffen werden und musikalisch präsentiert werden. Womit hat das zu tun? Ja, also es geht ja bei Musik oder bei Liedern, sage ich jetzt mal, geht es ja nicht nur um die Texte. Also Form und Inhalt müssen halt irgendwie sexy Hand in Hand die Straße zusammen überqueren können oder tanzen. So sehe ich das. Und also es gab so viele verschiedene Musikrichtungen, die auch irgendwie auf eine Art politisch waren, ohne immer in den Texten politisch sein zu müssen. Also allein Techno, da gibt es überhaupt keine Texte und trotzdem ist das eine Art politischer Umbruch gewesen in musikalischer Form oder eine Bewegung, das hat irgendwas befreit. Also auch die Produktionsmittel sich aneignen zu können, dass dadurch jeder Musik machen konnte, der kein Instrument spielt und so weiter. Das bedeutet ja alles was. So wie Punkrock, Do-It-Yourself, so wie Hip-Hop natürlich auch. Irgendjemand schmeißt ein Beat an und Leute fangen an zu rappen und finden ihre Sprache. Und insofern muss das zusammengehen. Es kann nicht dabei bleiben, dass ein Lied nur dann gehört wird, wenn es zu einer Gitarre oder zu einem Klavier vorgetragen wird. Ich glaube auch nicht, dass es den Leuten nicht mehr reicht. Die Musiklandschaft hat sich einfach verändert. Dass jetzt eben Hip-Hop, dass eben Techno, dass ganz viele neue Musikrichtungen sich entwickelt haben und jetzt auch dazustoßen in das politische Lied. Rap ist ja eine politische Bewegung von jungen Schwarzen, die auch in Deutschland als erstes von Kids mit migrantischem Hintergrund aufgenommen worden ist. Und das ist ja schon eine Aussage. Und deswegen, man braucht nicht viel. Ich meine, jetzt von meiner eigenen Geschichte her, hätte ich meinem Vater gesagt, ich will eine Gitarre kaufen, hätte er sich gekauft, weil wir das Geld für die Türkei gespart haben. Aber es kam Rap, ich brauche nur ein Blatt Papier und ein Beat und schon lege ich los. Welchen Grad an Verbindlichkeit hat das, was ihr singt? Wir machen ja Lieder, um unsere Erfahrung, unsere Eindrücke wieder zu spiegeln. Allein das ist ja schon eine Verbindlichkeit. Wir setzen uns ja, also zumindest, ich setze mich jetzt nicht hin und sage, was könnte jetzt die Menschen interessieren, sondern was interessiert mich? Und wenn es dann andere Menschen mit interessiert oder die auch unterstützt, dann ist es schön und gut. Es gibt ja nicht hier den Künstler und hier den Menschen und beide diskutieren miteinander, sondern wir machen nun mal Kunst, in dem Fall Musik und Theater, und unsere Gedanken bringen wir so zum Ausdruck. Andere schreiben Kolumnen, andere drehen Filme und wir machen es mit Musik und es ist immer noch verbindlich, auch wenn es jetzt nicht jedem aus der Seele spricht oder für andere gemacht ist. Also natürlich ist bei sowas wie einer Bettleroper, wo man Laien mit einbindet, vor allen Dingen dann so aus so einem Bereich von wirklicher Armut, die man dann auf eine Bühne holt, da trägt man sehr große Verantwortung, dass diese Menschen nicht ausgestellt werden, sondern uns war es von Anfang an wichtig, dass das eine Projektarbeit ist, dass die das Theaterstück mitentwickeln, dass sie nicht von oben etwas aufgesetzt bekommen, sondern ihre eigene Sprache finden und sich ausdrücken. Und auch, dass es für die in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Die dürfen jetzt zum Beispiel da im Theater einmal die Woche proben und werden in verschiedene andere Stücke noch mit eingebunden. Das ist für mich jetzt zum Beispiel sehr wichtig, dass es nicht bei einem Projekt bleibt, sondern dass es irgendwie weitergeht, dass sich daraus selber etwas entwickelt. Insofern, das hat schon eine Verbindlichkeit. Also ich mache nicht ein Projekt und dann ist es abgeschlossen, denke ich nicht mehr drüber nach. So. Mit Musik kann man sicherlich Geschichte hören, kann man mit Musik Geschichte machen, kann das, was man macht, den Gang der Dinge beeinflussen. Erst möchte ich sagen, zu unseren Konzerten kommen 12-jährige Schüler, aber auch wie in Hamburg eine 99-jährige Auschwitz-Überlebende. Ob wir jetzt damit Geschichte machen oder ob wir jetzt damit was verändern, ich glaube, man macht hier erstmal nur eine Bestandsaufnahme und will ein Beispiel setzen. Ihr beschreibt ja auch Geschichte, ist ja auch ein anderer Anspruch jetzt, ne? Also das ist ja, eure Band ist ja, holt sich die Geschichte in die heutige Zeit und versucht das aus der Jetztzeit zu beschreiben, oder? Und vor allem auch mit der Jetztzeit zu verbinden. Ich meine, natürlich, die Ausmaße sind anders, aber es geht immer noch, auch in unserem Leben und von meiner Nichte, von meinem Neffen, von der jetzigen jungen Generation, um Ausgrenzung, um Hass, um Gewalt, nur in verschiedenen Formen einfach. Und es ist immer noch aktuell und es gehört immer noch zu unserem Leben. So traurig es auch klingt, dass wir immer noch nach so vielen Jahren darüber, dass wir gleich rappen müssen. Es sind nur andere Facetten und andere Erscheinungsformen. Aber die Problematik ist immer noch gleich. Dann haben wir eben dieses Avanti Popolo, das da drin ist, das 1:1 auch in die Wirtschaftskrise damals, womit alles angefangen hat, Parallelen zu ziehen sind. Und ja, ob sich jetzt Geschichte wiederholt, das weiß ich nicht, aber wir nutzen die Geschichte von damals für die Geschichte von der Gegenwart und auch leider, wie es aussieht, für die Zukunft. Auf sämtliche Fragen, wir stolz unser Logo auf unserem Fahnen tragen, schreien unser Dasein laut in die Welt hinaus, singen laut Bella Ciao und strecken unsere Faust. Avanti Popolo, hier 10 Proleten ohne Furcht, durch Straßen und Felder, Schwarzköpfe drehen durch. Wir schreien Texte, die das Volk bewegt, weil wieder mal ein rauer Wind in diesem Land weht. Wir halten dagegen die Pistolen und Degen, ein letzter Segen, keine Angst mehr vor Schlägen. Reißen das Maul auf, Avanti Popolo, la riscossa, kommen im Dauerlauf, questa è la risposta. Avanti Popolo, alla riscossa, c'è va die Antwort, c'è la risposta. Avanti Popolo, alla riscossa, perché il popolo triumferà. Unsere Augen und seht die Entschlossenheit, hört unseren Protest, unsere Gesänge, die Sehnsucht nach Menschlichkeit. Das wichtigste Kapital der Erde, die Menschheit, es beginnt mit einem leisen Flüstern und endet in einem großen Aufschrei. Wir entlarven falsche Masken, die hinter dunklen Lügen die Zukunft belasten. Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Takt an. Il popolo triumferà mit Hand, Herz und Verstand. Hört ihr die Menschen flüstern, wie sie ihre Fäuste ballen, weil sie aus ihrer Lethargie langsam rausfallen, ihnen Missstände auffallen, eure Lügen nachhallen. Es ist so gut wie sicher, keiner wird gewinnen, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit immer mehr verschwinden. Gewinne einkassiert, Schulden sozialisiert, Banken subventioniert, Bildung dahin vegetiert, die Zukunft verliert, sie steht auf Gläsern und Füßen. Euer Casino-Kapitalismus lässt unsere Kinder büßen, sehe keine Demut, keine Reue, seh euch weiter lügen, werden weniger reden. Und dann endlich machen, Avanti Popolo, der schlafende Riese wird erwachen. Avanti Popolo, alla riscossa, c'è va die Antwort, è la risposta. Avanti Popolo, alla riscossa, perché il popolo triumferà. Avanti Popolo, alla riscossa, c'è va die Antwort, è la risposta. Avanti Popolo, alla riscossa, perché il popolo triumferà. Ich wollte mit meinen Liedern immer die Welt verändern. Nun muss ich feststellen, sie wird zwar andauernd von irgendwelchen Idioten verändert, aber eindeutig nicht von mir. Konstantin Becker. Wenn Sie jetzt ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn Sie dann in lauten Tönen saufend Ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen. Dann steh auf und misch dich ein. Sage nein. Meistens rückt dann ein Herr wichtig die Geschichte wieder richtig, faselt von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zur Genüge. Mach dich stark und misch dich ein, zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, misch dich ein, sage nein. Mit aufgeblasenen Herren, dir gelahnt den Weg versperren, ihre Blicke unterlallen, nur in deinen Ausschnitt fallen, wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause halten, denn das Weib ist nur was wert, wie der einst dein Heim und Herd. Tritt nicht ein in den Verein, sag nein. Wenn sie in deiner Schule plötzlich lästern über Schwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen, Lehrer anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verfärben, dann hab keine Angst zu schreien, sag nein! Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt verwundert, tobe Zürne, misch dich ein, sage nein! Oder Müßiggänger, ob als Schüler oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, kotze, rotze, misch dich ein, sage nein! Februar 2003. Fast eine 500.000 Menschen, die größte Demonstration der deutschen Nachkriegszeit, kamen in Berlin zusammen, um bei einem gemeinsamen Konzert von Reinhard May, Hannes Wader und Konstantin Wecker gegen die bevorstehende Invasion des Irak durch die USA zu demonstrieren. 1973 erschien mit den sadopoetischen Gesängen das Plattendebüt von Konstantin Wecker, mit dem er als singender Dichter erschrecken wollte und zum Bürgerschreck wurde. Mit dem Album »Genug ist nicht genug« wurde 4 Jahre später der politische Liedermacher Wecker geboren, der zugleich die anarchische Tradition bayerischer Querdenker gegen das Mitlaufen ohne Denken wiederbelebte. Sein Willi und dessen kritischer, rebellischer Unruhezustand geistert bis heute durch das Werk des Musikers. Als eine Art alter Ego für künstlerische Reflexion gegen Ignoranz, Gleichgültigkeit, Anpassung und Unterordnung. Wobei sich Konstantin Wecker beharrlich weigert, sich vor irgendeinen parteipolitischen oder institutionellen Karren spannen zu lassen. Sieht man einmal von seinem kurzfristigen und jeweils durch eine Vertrauensbasis zu Freunden motivierten punktuellen Einsatz für die Grünen in den 80er Jahren und bei der Gründung der Linkspartei ab. Jedes Mal folgte auf Weckers öffentliches Eintreten auch wieder recht schnell der Abgang von dieser parteipolitischen Bühne. An seinem kritischen und rebellischen Unruhestand hat das nichts geändert. Wir leben in stürmischen Zeiten, sagt er heute und fragt, aber sind auch die Menschen stürmisch? Ein Plädoyer für utopische Tendenzkunst. Als Parteibarde bin ich schon aufgrund meiner Unfähigkeit, irgendeiner anderen als meiner eigenen Linie zu folgen, völlig ungeeignet. Ich bin Romantiker, Linksromantiker sicherlich, aber Romantiker. Das Gerade und Geordnete in allen Ehren, aber ich will nicht marschieren, sondern schlendern, Lustwandeln, wandern und schwärmen. Außerdem bin ich ein freier Mensch und lege wirklich großen Wert darauf, das auch zu bleiben. Trotzdem jetzt dieses Plädoyer für Tendenzkunst. Während nämlich die Gefahr einer Vereinnahmung durch Dritte für den politischen Künstler immer virulent sein wird, ist unser aktuelles Problem etwas ganz anderes. Der eklatante Mangel an politisch engagierter Kunst nämlich. Dieser Mangel ist schon seit langem riesengroß. Der unbeugsame Oskar Maria Graf hat vor fast 60 Jahren davon gesprochen, dass er zeitlebens ein engagierter Künstler sein wird, weil er es als Verpflichtung empfindet, die ihm sein Talent auferlegt hat. Das darf kein Dogma sein. Und ein Künstler hat durchaus auch die Berechtigung, sich in einem Elfenbeinturm zu verbarrikadieren. Ich sehe das nicht so verbissen. Aber wenn wir nur noch Elfenbeintürme haben, verlieren die auch ihren Reiz. Und viele Kollegen, die sich dorthin zurückgezogen haben, haben sich, vielleicht sogar ohne es zu wollen, von der neoliberalen Propaganda einkaufen lassen. Was Besseres konnte den Zuhältern des Kapitals nämlich gar nicht passieren, als dass die Künstler aufhören, sich einzumischen und die Finger auf Wunden zu legen. Mir geht übrigens für diese ewige Fragerei, ob Kunst politisch sein soll oder darf oder eigentlich sein müsste, inzwischen immer mehr das Verständnis ab. Wer bitte soll denn die Stimme der seitlich Umgeknickten, der Hartz-IV-Empfänger, der Unangepassten, der Spinner und Schwärmer sein, wenn schon die Künstler Besseres zu tun haben, als sich mit den Problemen der Menschen und den Gemeinheiten der Welt zu befassen? Von den Medien werden die Leute und Lebenswelten jenseits der Vorzeigegesellschaft der vermeintlich Erfolgreichen jedenfalls genauso zuverlässig im Stich gelassen wie von der Politik. Das ist ein grober Fehler, den sich wenigstens die Kunst nicht leisten sollte. Wie sagte Robert Jung so schön, gesellschaftliche Veränderung fängt immer mit den Außenseitern an, die spüren, was notwendig ist. Wer in dieser Zeit nicht seine Stimme erhebt für eine friedvolle Welt und gegen den Wahn der Menschheit, sich selbst und die Erde durch Gier und Dummheit gezielt zu vernichten, der hat es nicht verdient, eine öffentliche Stimme zu haben. Der ist als kreativer Ausdruck seiner Zeit fehl am Platz. Was wir vielmehr brauchen, ist das, was man früher als engagierte Kunst bezeichnet hat und was nun schon seit langem als Gutmenschentum oder Alt-68er Attitüde desavouiert wird. Also der berühmte, gerade uns Liedermachern immer wieder vorgehaltene, erhobene Zeigefinger? Mir ging es noch nie um gesungene Parolen, Agitationstheater oder um moralisierende Pädagogik in der Kunst. Ich bin Puccinist, ich vergöttere Rilke und gerade das hat mir ja in den 70ern so viel Ärger mit der Linken eingebracht. Mir geht es überhaupt nicht um vordergründig politische Kunst, sondern um solche, die ganz einfach gesellschaftlich und zukunftsrelevant ist. Aber was heißt Relevanz für eine Gesellschaft, deren fundamentale Krise für die übergroße Mehrheit eine alltägliche Tatsache ist, die nur von denen geflissentlich ignoriert und weggeplappert wird, die ihr Geld als hauptamtliche Schönfärber und Konsensarrangeure verdienen? Die Börsianer tanzen, heben sie verzückt das Bein, lassen dann in den Bilanzen auch mal fünfe gerade sein. Ihre spitzen Köpfe wackeln, schwer gerötet aufs Parkett, und gewisse Damen dackeln hinterher und sind sehr nett. In meinem Verständnis heißt Relevanz, dass Kunst eine bewusste humanistische Tendenz hat. Immer schon war die Kunst auf Seiten der Unterdrückten und immer schon sahen kluge Geister in der Kunst und Kultur den Schlüssel zur schöpferischen Fortentwicklung der menschlichen Gesellschaft. In seinem Programm zur ästhetischen Erziehung des Menschen forderte beispielsweise Friedrich Schiller 1795 eine Schulbildung in Wissenschaft und Künsten für die gesamte Bevölkerung als Voraussetzung für die Schaffung einer besseren Gesellschaft. Selbst ein politisch eher unverdächtiger Künstler wie Beethoven drückt seine Enttäuschung über Napoleon und dessen Verrat an den Idealen der Französischen Revolution verschlüsselt in der Eroica aus. Dostojewski wurde wegen revolutionärer Umtriebe zum Tode verurteilt, von der Selbstverständlichkeit politischer Haltung bei Büchner und Heine gar nicht zu reden. Wer möchte bezweifeln, dass schon Homers Ilias ein eminent politisches Werk ist, das von seinem Schöpfer durchaus auch als solches gedacht gewesen ist? Nur heute sollen wir unseren Mund halten, weil es keine Unterdrückten mehr gibt? Vor lauter Heisein und Freisein? Weil unsere unverantwortliche Lebensweise ohne kritische Reflexion in der Kunst auskommt und eine lediglich den Fortbestand unserer Spezies gefährdende Weltkrise nörgelnder Kommentare von Künstlerseite lieber enträt? Einigen scheint die jahrzehntelange Dauerparty nebst zu heftigen Bassfrequenzen das Hirn vernebelt zu haben. Oder ist da ein System dahinter? Will man die Künstler durch Bestechung oder Totschweigen gesellschaftspolitisch mundtot machen, gerade weil sie die einzigen wären, die der neoliberalen Gehirnwäsche noch etwas entgegensetzen könnten, und zwar etwas, das über wackere Reparaturvorschläge für einen Kapitalismus im Verwesungsstadium hinausgeht? Hier liegt aus meiner Sicht die überragende Notwendigkeit bewusster politischer Tendenz in der Kunst, gerade heute, hier und jetzt. Die Linke, und das meint nicht nur die Linkspartei, ist teilweise rettungslos verfangen in vergangenen Jahrhunderten, im Zeitalter der Staaten und des Nationalen, der starren Blöcke und festgefügter Lager. Und so erleben wir eine Krise der Linken inmitten der Krise des Kapitalismus. Ein kurioses Schauspiel, aber keinesfalls wirklich überraschend. Egon Friedell schreibt in der Einleitung seiner Kulturgeschichte der Neuzeit: Überall, wo sich Neues bildet, ist Schwäche, Krankheit, Dekadenz. Alles, was neue Keime entwickelt, befindet sich in einem scheinbaren Zustand reduzierten Lebens. Die schwangere Frau, das zahnende Kind, der mausernde Kanarienvogel. Im Frühling hat die ganze Natur etwas Neurasthenisches. Was wir benötigen, ist eine wirkliche Neuschöpfung des Geistes. Das Neue, das der besseren Welt zur Geburt helfen könnte, müsste schon wesentlich neuer sein als ein siebter Aufguss linker Theorien und Konzepte aus dem 20. Jahrhundert. Ja, Utopie. Nach einem traumatischen Jahrhundert fehlt es den heutigen Oppositionellen vor allem an Traumenergie, an der fantastischen Kraft großartiger Ideen. Wir erreichen aktuell bestenfalls einige Köpfe, aber nur in den allerseltensten Fällen die Herzen der Menschen. Ihr habt geschrien, wo alle schwiegen, obwohl ein Schrei nichts ändern kann. Ihr habt gewartet, ihr seid geblieben. Ihr habt geschrien, wo alle schwiegen. Es ging ums Tun und nicht ums Siegen. Sicherlich ist nicht jeder große Anlauf zur Erneuerung von strahlenden Erfolgen gekrönt gewesen. Der Dank der Welt ließ oftmals auf sich warten. In vielen Fällen kam er um Jahrzehnte zu spät. Aber selbst wenn man das Gefühl hat, kaum gehört zu werden, wenn man gegen die Taubheit seiner Zeit ansteht, wie gegen eine Mauer der Sinnlosigkeit, es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Diese Zeile habe ich in einem Lied über die Weiße Rose geschrieben. Hans und Sophie Scholl haben das Naziregime nicht stürzen können. Und trotzdem haben sie unendlich viel erreicht. Sie machen Mut. Nicht zuletzt auch deswegen, weil sie mit der Poesie ihrer Flugschriften und der heroischen Dramatik ihrer jungen Leben bis heute die Herzen ganzer Generationen erreichen. Die Geschichte unseres Landes wäre ohne sie und viele andere, oft ganz bewusst vergessene kommunistische und sozialistische Widerstandskämpfer, noch unerträglicher. Momentan können wir unter wesentlich günstigeren Bedingungen agieren. Schäuble tut, was er kann, aber noch gibt es Spielräume genug in dieser Welt, echten Widerstand, neues Denken und praktische Schritte in eine gerechtere Welt zu unternehmen. Die Ausreden für unsere ewige Passivität, für ein treu dummes und feiges Verharren inmitten einer verfallenden Welt, gleicht Leuten, die vor lauter Angst, obdachlos zu werden, bis zum bitteren Ende in ihrem lichterloh brennenden Haus verweilen. Wir leben in einem gigantischen Umbruch der Weltgesellschaft. Ein ganzes Zeitalter geht vor die Hunde und das Neue ist noch nicht geboren. In dieser Situation einer geraden Linie zu folgen, erscheint mir eine ganz absonderliche Idee. Wir müssen vielmehr selber beweglich werden, wenn der Weltenboden schwankt. Intuition und die Fähigkeit zur Spontanität sind das Gebot der Stunde. Das Festhalten an Althergebrachten ist die sichere Fahrkarte ins Abseits der Weltgeschichte. Nun gibt es Anlass, das Zeitalter, in dem große Männer Geschichte machten, endgültig hinter uns zu wenden. Wir brauchen nicht einzelne Große, sondern die Vernetzung vieler Einzelner zu etwas Großem. Ein Gewebeteppich verbündeter Bewusstseine, Netzwerke, kollektiver Projekte, Horte des neuen Lebens und Denkens. Kunst mit dem Mut zur utopischen Tendenz kann dabei eine unerhört wichtige Rolle spielen. Diese Kunst kann der Welt die rettenden Wege zu neuen, freieren Ufern bahnen. Und darin liegt ihre Verantwortung. Ja, mit dem Leben, da hast doch bloß deine Schererei. Kaum fangst du damit, na ist er schon vorbei. Wenn's was sagen willst, wirst erdruckt und bestarrt wird auf dich gespuckt. Ja, und so kommt's, dass jeder halt sein Ärger überschluckt. A Revoluzzer müsst man sein. Ja, dann war das Leiden schnell vorbei. Aber wer macht sich schon die Block und macht sein Meier von am Morg und macht sie mehr auf von am Morg. Ja, alle Tag, da haben wir doch das gleiche Gespür. Du hast allweils wenig und die anderen allweils viel. Wenn's was willst, dann musst du das kaufen. Nimmst das einfach, dann musst du raffen. Ja, manchmal weiß man schon gleich nimmer, was man will. Ein Revoluzzer müsst man sein, dann war das Leiden schnell vorbei. Aber wer macht sich schon die Blog und traut sich mögen, was er mag, und traut sich mögen, was er mag. Ja, und dann fragst du irgendwann, was ist passiert? Alles ist gelaufen und jetzt bist du halt auch schon zmiert. Du schaust zurück und denkst, ja mei, was halt sein muss, das muss sein. Dem einer kehrt die Hitzen und der andere gefriert. Aber trotzdem, ganz hinten im Hirn, da darf's halt doch nur ein bisschen rumoren, weil irgendwas kann schon dran sein an der Revoluzzerei. Revoluzzer müsst man sein, ja dann war der Ärger schnell vorbei. Aber wer macht sich schon die Blog und revoluzzt den ganzen Tag und revoluzzt, yeah, den ganzen. Alles laue, halbe, hassig. Das war die lange Nacht des politischen Liedes. Gesprochen haben Anja Leis, Bernd Hahn und Martin Schaller. Die Redaktion der Sendung hatte Monika Künzel. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Kleff.